people! Hey Leute! Last day of a series. Letzter Tag dieser Serie. You've already stuck with us for 7 days. Du bist schon 7 Tage bei uns geblieben. Good job. Gute Arbeit. So remember, remain. You must not only enter, but you must remain. Erinnere dich, verbleibe. Du musst nicht nur eintreten, du musst bleiben. You know, here is what I've come to understand. Ich bin zu folgendem Verständnis gekommen. Psalm 91 says, he who dwells, which means to sit down. Psalm 91 sagt, der wohnt, was bedeutet sich hinzusetzen? But then he uses actually another word. Dann aber gebraucht ein anderes Wort. It says, he shall abide under the shadow of the Almighty. Wer im Schatten des Allmächtigen bleibt. You know, I have found out in my experience. In meiner Erfahrung habe ich herausgefunden, that there are a lot of people who've begun to learn about the new covenant. Dass es viele Menschen gibt, die angefangen haben, über den neuen Bund zu lernen. And they get excited. Sie sind begeistert. They start to experience a lot of beautiful things. Sie fangen an, viele schöne Dinge zu erleben. And then their life begins to change. Dann ändert sich ihr Leben. But you know what? Then they have not learned to abide. Und dann, weißt du was? Dann haben sie nicht gelernt zu bleiben. Because here is another way that Paul explains this whole thing about abiding. Hier ist ein anderer Weg, wie Paulus das ganze Thema Bleiben erklärt. And it is actually in Galatians 5, verse 1. Und es ist in Galater 5, 1. In Galatians 5, verse 1, Paul says this. In Galater 5, Vers 1 sagt Paulus dies. He says, for freedom Christ has set you free, now stand firm in it. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht, steht nun fest. You know, it is wonderful for us to understand the new covenant and the power of it. Es ist wunderschön für uns, den neuen Bund zu verstehen und die Kraft darin. But that is not good enough. We have to really remain to stand firm in the victory that belongs to us. Jedoch ist das nicht genug. Wir müssen wirklich lernen, im Sieg, der uns gehört, festzubleiben. It is so easy to give up what belongs to us by not remaining firm. Es ist so leicht, was uns gehört, aufzugeben, weil wir nicht festbleiben. You know, abiding is an active thing, it's not a passive thing. Bleiben ist eine aktive Handlung, nichts Passives. We have to choose to actively by real, true, simple faith on an everyday basis. Wir müssen wählen, im täglichen Leben aktiv, im wahren und einfachen Glauben, to actually remain in Jesus Christ, who is our everything. Tatsächlich in Jesus Christus zu bleiben, der unser alles ist. And that is something that makes me sad when I see people get excited about the new covenant, but then they just quit trusting it. Das ist etwas, was mich traurig macht, wenn ich sehe, wie die Menschen über den neuen Bund begeistert sind, dann aber aufgeben zu vertrauen. You know, you've got to come to the place where not only you sit down, that means you completely trust in the finished work of the cross. Wir müssen dahin kommen, wo wir nicht nur uns hinsetzen, was bedeutet, dass du in das vollbrachte Werk am Kreuz glaubst. But becomes a normal daily lifestyle. Sondern, dass es zu einem täglichen, normalen Lebensstil wird. Look, I'm going to give you some practical keys to really make this happen. Ich gebe dir einige praktische Schlüssel, um dies wirklich wahr werden zu lassen. Remember Colossians 3, verse 3 that we talked about? Erinnerst du dich an Kolosse 3, Vers 3, worüber wir gesprochen haben? That we are hidden with Christ in God, that means that's a secret place. Wir sind versteckt mit Jesus in Gott, was bedeutet, dass dies der verborgene Ort ist? So I'm going to give you 2 very simple practical keys, how you can actually make it happen, that you will abide. Ich gebe dir 2 sehr einfache Schlüssel, die es dir ermöglichen, zu bleiben. If you apply them, it'll become your experience. Wenn du diese anwendest, wirst du es erleben. So look at the context of Colossians 3, verse 3. Schauen wir den Kontext von Kolosse 3, Vers 3 an. Verse 1 says, if you then were raised with Christ, seek above, where Christ is sitting at the right hand of God. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Vers 1. So the word things is not even in the Greek. Das Wort Dinge oder was steht nicht einmal im Griechischen. It just says that you should begin to really seek, desire, long for above. Es steht nur, dass du anfangen sollst zu suchen, dir zu wünschen, dich zu sehen nach dem, was droben ist. So we have got to learn to put our heart into heaven, where we actually are and where we are hidden in God with Christ. Wir müssen lernen, unser Herz in den Himmel zu setzen, wo wir tatsächlich versteckt sind in Gott mit Christus. And then he said, set your mind on things above. Again, things is not even in the original. Dann sagt er, trachtet nach dem, was droben ist. Und wieder steht im Griechischen nicht nach den Dingen, nach dem. So here's the second thing. Learn to think the right things and about the right thing. Hier ist die zweite Tatsache. Lerne die richtigen Dinge zu denken und über die richtigen Dinge nachzudenken. It's incredible how much we let our minds wander. Es ist unglaublich, wie wir unserem Denken freien Lauf lassen. I mean, over and over again we let our minds go to a million things, but not into the place where we are hidden with Christ. Immer wieder lassen wir unsere Gedanken zu Millionen von Dingen abschweifen, aber nicht an den Ort, an dem wir mit Christus versteckt sind. And then when we have a problem, we try to run to him and get him to fix our problem. Und dann, wenn wir ein Problem haben, versuchen wir zu ihm zu rennen und das Problem zu lösen. Now our life is a life of stress and constant struggle. Nun ist unser Leben voller Stress und ein konstanter Kampf. That is a very, very sad way to live life. Das Leben so zu leben ist eine sehr traurige Sache. So look. Schau. Learn to put your heart, put your desire and to put your thoughts on heaven. Lerne dein Herz, dein Sehnen, deine Gedanken in den Himmel zu lenken. Learn to continue to see yourself where you really are, hidden away, tucked away in the safest place in the world. Lerne dich weiterhin zu sehen, wo du wirklich bist, versteckt, verborgen im sichersten Platz der Welt. And as this becomes the true conviction of your own heart, wenn dies zu deiner wahren Herzensüberzeugung wird, you will come to a place where you actually abide in the safest place in the world. Kommst du an den Punkt, wo du im sichersten Ort der Welt bleibst. There is peace, there's joy, there's victory. Da ist Frieden, Freude, Sieg. And there is nothing anymore that will shake you. Und da gibt es nichts mehr, das dich erschüttern wird. Let me finish this with a very encouraging word. Lass mich diese Serie mit sehr ermutigenden Worten beenden. It's going to get much worse. Es wird noch viel schlimmer. Much, much worse. Viel, viel schlimmer. If you think you've seen something as far as evil is concerned, you haven't seen anything yet. Wenn du glaubst, du hast teuflische Dinge gesehen, hast du bisher noch nichts gesehen. The world is becoming a very evil place. Die Welt wird ein sehr teuflischer Ort. And the Bible talks about terrible things that are going to happen within the church too. Die Bibel spricht über schreckliche Dinge, die auch innerhalb der Kirche passieren werden. People who were hot on fire for Jesus are going to deny the faith. Menschen, die für Jesus brannten und heiß waren, werden ihren Glauben verleugnen. People who were fiery Christians are going to completely walk away from everything. Menschen, die feurige Christen waren, werden von allem komplett weglaufen. Read the words of Jesus, read the words of Paul, study the Thessalonians, study Timothy, study Matthew and Luke. Lies die Worte von Jesus, lies die Worte von Paulus, studiere das alleine im 2. Timotheus, in Matthäus, im Lukas. The Bible says the agape in many will grow cold. Die Bibel sagt, dass die Agape-Liebe erkalten wird. That means God's kind of love, that means Christians. Das bedeutet die Liebe von Gott, die Christen. Brother will go against brother and even parents against children and vice versa. Brüder werden gegen Brüder sein und Eltern sogar gegen Kinder und umgekehrt. If you ever needed to understand that there's only one safe place and that's Jesus, yeah. It's now. Wenn du jemals lernen musst zu verstehen, dass es nur einen sicheren Ort gibt und dieser ist in Jesus, dann ist das jetzt. Why is it good and encouraging news? Warum sind dies gute und ermutigende Nachrichten? Because even though it's true that everything's going to get bad, we have the safest place in the world. Weil auch wenn es stimmt, dass alles schlimmer wird, dann haben wir den sichersten Ort auf dieser Welt. Thank you for listening to our devotions. Danke, dass du unsere Andachten hörst. We'll see you tomorrow. Wir sehen dich morgen.